die die Engel abberufen, während sie sich selbst Unrecht zugefügt haben. Sie werden Frieden anbieten. Wir pflegten nichts Böses zu tun. Doch Allah weiß Bescheid über das, was ihr zu tun pflegtet.